1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, kurz nach 1. Und wir sind wieder da. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute sind wir wieder ganz offen für alle eure Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne reden wollt, über die ihr gerne mit mir diskutieren wollt oder vielleicht auch nur plaudern wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin ist... Ich bin mir bei diesem Namen nie sicher, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ist es nun Dennis oder Denise? Dennis. Dennis, entschuldige. Ja, mach nicht. Du bist 18 Jahre alt. Ja, genau. Hi. Hallo. So, um was geht's? Es geht um meine Religion. Ja? Bei uns ist es so, ich dürfte zum Beispiel keine christliche oder muslimische Tum heiraten. Honey, es geht so. Dann sag mir erstmal, was für eine Religion du angehörst. Jüdische. Jüdische? Nee, jesidische. Ah, das ist eine... erklär sie mal ein bisschen. Ich glaube, wir haben neulich hier schon mal drüber gesprochen, aber erklär es nochmal. Also es ist so, ich müsste aus meiner Religion ein Mädchen finden. Mhm. Ich dürfte zum Beispiel keine Deutschen oder eine andere heiraten. Ja. Erzähl doch mal was über deine Religion. An was glaubt ihr? Also wir glauben an einen... unser Prophet ist... der Name lautet Tausi Melek. Mhm. Und daran glauben wir an sehr. Mhm. Ähnelt diese Religion dem Islam? Wir haben auch wie ein Koran, aber es ist kein Koran, sondern es ist im deutschen Sinne das ungelesene Buch, was eigentlich jeder jesidische Mensch in seinem Kopf hat. Mhm. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Jesidisch? Jesidisch. Ja, ich verstehe es nicht richtig, aber egal. Woher kommst du? Ich komme aus Dinslaken. Und woher kommt deine Familie? Auch. Aber deine ursprüngliche Familie kommt woanders her? Ja, aus der Türkei. Aus der Türkei. Also diese Religion ist auch angesiedelt, gibt es auch in der Türkei. Genau. Ja. Und das ist eine sehr strenge Religion? Sehr streng, also strenger als die muslimische. Ja. Und das heißt, wie du gerade gesagt hast, du dürftest dann nicht mit einem christlichen Mädchen zusammen sein oder genau. Islamischen Mädchen zusammen sein. Was ja auch enttäuschend ist. Was enttäuschend ist, natürlich, ja. Warst du denn schon mal verliebt in eine Christin? Also in eine muslimische. Eine muslimische. Wie viele Menschen deines Glaubens, so ungefähr, glaubst du, gibt es denn überhaupt in Deutschland? Sehr viele, aber versteckt. Aha. Also jetzt würde man nicht sagen, dass das die sind, aber sie werden als Türken anerkannt, aber sind in Wirklichkeit Jesiden. Ja, Jesiden, genau, so ist das. Jesiden, genau, das ist das Wort. Ja. Es gibt aber dann für eure Religion in Deutschland auch keine Moschee. Nennt man das Moschee bei euch? Ja, aber kann man auch so sagen. Gibt es denn solche Treffpunkte? Bei uns gibt es sowas. Also, wir haben eine Kirche in der Türkei. Ja, aber in Deutschland, wenn sich die Gläubigen treffen wollen? Wir haben uns so nicht ausgebreitet. Ah ja. Hm. Aber wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche Treffpunkte. Treffe gibt es immer, aber die Kirchen bei uns in Deutschland gibt es sowas nicht, haben wir nicht gemacht. Okay, so, wenn du dich jetzt in ein muslimisches Mädchen verliebt hast, so wie du es gerade gesagt hast, ja. Wie lief das denn dann so ab? Hast du es ganz heimlich alles machen müssen? Musste in Wirklichkeit alles heimlich sein. Hm. Was wäre passiert, wenn dein Vater oder deine Mutter das mitbekommen hätten? Man wird von der Familie abgestoßen. Was heißt das konkret? Du bist das heißt konkret, die ganze Familie ist hinter sich her, also hinter mich dann her. Mhm. Hinter dir her sein heißt, die würden dich verprügeln, oder was? Verprügeln nicht, also zur Not verprügeln, aber was soll man machen? Ich könnte nur sagen, sie würden mir hinterher sein. Also meine ich in dem Sinne, mir hinterher lauschen, nichts Gutes reden. Ach so. Wie lange warst du denn mit dem Mädel zusammen? Ich war einen guten ein Jahr zusammen. Immerhin ein Jahr. Ein Jahr Geheimnis. Ein Jahr Geheimnis. Und warum hast du dich dann wieder getrennt davon? Weil ich Angst habe, da hatte das alles rauskommen. Also das war der Grund. Mhm. Das heißt, die Liebe war noch da? Ganz sehr. Aber du hast dich getrennt von dem Mädchen, weil du Angst hast? Genau. Du sagst, die wären hinter dir her. Aber wenn du das jetzt, sagen wir mal, wirklich strikt durchziehen würdest und würdest sagen, ich bin nun mal in die verliebt, das ist nun mal mein Glück, was wäre dann? Dann wäre das so, also meine Familie. Würdest du da verstoßen aus der Familie? Würde aus der Familie gestoßen. Also ich würde in dem Sinne keine Jeside mehr sein. Ja. Mhm. Bei uns gibt's ein Austreten, aber kein Eintreten mehr. Mhm. Würde das auch bedeuten, dass du dann dich nicht mehr bei deiner Familie sehen lassen dürftest? Gar nicht mehr. Also das wäre sehr schwer, weil man kann nirgendwo heutzutage was Neues anfangen, ohne meine Cousin oder sonstigen zu sehen. Also ohne die so, zu sehen? Ohne sie mal zu sehen. Also wenn ich mal ausgestoßen werde, dann heißt das für die ganze Welt, egal wo ein Verwandter ist, so, der würde mir auch hinterher sein. Achso, das wäre also ein großer Preis, den man zahlen müsste. Genau. Für die Liebe oder für das eigene Gefühl. Ja. Nun bist du erst 18 Jahre alt und hast ja schon diese dramatische Erfahrung gemacht. Hast du nicht Angst vor der Zukunft, wenn du dich dann vielleicht doch in ein Mädchen verliebst, was ganz anderer Religion, einer ganz anderen Religion angehört? Also, wenn ich ehrlich sein möchte, ist es so, ich hab oft mein Herz gebrochen. Also, mir wurde oft das Herz gebrochen. Mhm. Egal, ob das mal früher war oder ob das vor zwei Jahren war. Mhm. Es ist immer so, also ich habe Angst vor der Zukunft, dass ich mal die Falsche treffe und nicht mehr loskomme von ihr. Von ihr, und das würde dann bedeuten, dass du dich trennen müsstest von deiner ganzen großen Familie. Genau, aber mhm. was ich sehr auch nicht mehr vermute, weil also das ist immer ein Hin und Herriss, weil mhm. bei mir in der Religion sehe ich zurzeit sehr gut aus. Siehst du zurzeit sehr gut aus? In dem Sinne will ich damit sagen, ich bin also kurdisch her begabt, also musikalisch begabt. Ja. Und da mache ich über 10 Jahre Erfahrung mit Musik, und da habe ich sehr, sehr viele Ahnung und habe mich da ein bisschen breit gemacht. Wie ist das denn in eurer Religion, Dennis, andere Regeln? Stichwort Alkohol. Darf man Alkohol trinken? Bei uns dürfen wir Alkohol trinken. Darf man? Darf man. Ja. Darf man Sex vor der Ehe haben? Nein, das darf man nicht. Das darf man nicht. Wahrscheinlich muss ich es gar nicht fragen. Auch Schwule, Homosexuelle werden auch nicht geduldet. Auch nicht. Auch nicht. Mhm. Ja, das ist natürlich das alte große Problem. Bei uns ist es ja so, wir dürfen alles essen, was wir wollen, aber wir dürfen nicht alles heiraten. Ne? Ja. Ja, ihr dürft alles essen, aber ihr dürft nicht alles heiraten. Ja. Ja. Ich sag dir, irgendwann stehst du wahrscheinlich wirklich vor der ganz großen Frage, wenn du dich unsterblich in eine Frau verliebt hast, die anderen Glaubens ist. Mhm. Dann wirst du vor der Frage stehen, entweder die Liebe und die Frau und dein Glück, ja, oder deine Familie und vielleicht dann dein Unzufriedensein. Das Problem ist, das sind zwei andere Welten. Glaube ich. Aber du bist ein ganz junger Kerl und du willst ein gutes Leben haben. Du willst auch ein glückliches Leben haben. Und da muss man sich irgendwann entscheiden, welchen Weg man gehen will. Ja. Wann oder wie wirst du am ehesten glücklich? Diese Frage musst du für dich beantworten. Ja, das Problem aber, die Angst davor, dass man nicht mehr von das andere Mädchen mehr hergerissen wird, das wird echt, also das tut schon meinem Herzen weh. Das glaube ich, das glaube ich. Also im Moment bist du ja in keiner Beziehung. Mhm. Aber es kann natürlich jeden Tag passieren. Genau. Ja. Dennis, ich kann dir von meiner Seite aus nur sagen, so leicht das von außen gesagt ist, das gebe ich zu, geh du deinen Weg und geh deinen Weg des Glücks. Einfach gesagt. Ich weiß. Nicht, dass du irgendwann ein alter Mann bist und im Nachhinein sagst, ich bin den falschen Weg gegangen. Ja, da habe ich auch Angst. Ja, genau. Das ist natürlich eine sehr komplizierte Entscheidung in deinem Fall, und ein Außenstehender kann dir nicht sagen, mach dieses, mach jenes. Ich habe dir nur so von meiner Intuition her so die Richtung gesagt. Es geht um dein Leben und um dein Glück. Und das musst du im Auge behalten. Und alles andere musst du auskämpfen. Aber was soll man machen, wenn ich zum Beispiel jetzt den richtigen Weg genommen habe, der für mich richtig ist? Mhm. Und der Weg aber nicht für meine Familie nicht akzeptabel ist. Dann wirst du den bitteren Nachteil in Kauf nehmen müssen, dass du dich von deiner Familie trennst. Aber das wird dann aber so einen großen Krieg geben. Also ja, ich weiß. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Ich weiß, dass das keine einfache Geschichte ist, ist mir völlig klar. Aber wir reden im Moment noch theoretisch. Es wäre interessanter, wenn wir beide uns erst wieder unterhalten, wenn du wirklich groß verliebt bist und wenn es um klare Entscheidungen geht. Ja. Meld dich doch nochmal, wenn irgendwas passiert. Okay? Okay, mach ich. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Dennis, tschüss. Jo, tschüss. Ich glaube, es gibt im Fernsehen irgendwelche Störungen. Ne? Ich sehe das hier auf meinem Kontrollmonitor, dass es immer so ein bisschen wackelt und zappelt. Aber vielleicht liegt es auch hier an unserem Gerät, ich weiß es nicht. So, herzlich willkommen, Yvonne. Yvonne ist 51, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Yvonne. Ich freue mich echt ganz toll, dass ich dich immer sprechen kann. Ich gucke deine Sendung ständig. Das freut mich. Ich bin MS-krank und habe dadurch auch eine starke Spastik. Ja. Und ich wollte eigentlich gerne mit dir über meinen Bruder sprechen. Über den Bruder? Also, du musst wissen, ich habe noch vier Geschwister. Vier? Vier, ja. Ja. Mhm. Zwei Brüder und zwei Schwestern. Ja. Und mein Vater ist 97 gestorben. Mhm. Und dadurch ist die Familie mehr oder weniger so auseinandergebrochen. Und die Mutter? So viel ich weiß, lebt die noch in Bad Oldesloe. Aber ob das noch stimmt, weiß ich auch nicht. Ich habe nämlich zu ihr, muss ich sagen, den Kontakt komplett abgebrochen. Und die anderen Geschwister haben den Kontakt auch abgebrochen? Auch nicht, nee. Ich habe vor 3 Jahren bin ich hier in Kiel in eine andere Straße gezogen. Hm. Und da habe ich auch erfahren, dass auch die Geschwister wohl so untereinander keinen Kontakt haben, weil ich eigentlich zu meiner ältesten Schwester mal Kontakt aufgenommen hätte. Mal einen Kaffee mit ihr trinken gehen, weißt du? So. Guck mal, mein Vater ist vor 13 Jahren gestorben. Ja. Jetzt wollten wir eigentlich über deinen Bruder sprechen, ja, meintest genau. du? Genau, das wollte ich dir erzählen. Und dann habe ich meinen Bruder im August in der Uniklinik getroffen und Und das war ganz komisch, wir standen uns gegenüber und er meinte nur, kennst du mich noch? Dann natürlich kenne ich dich noch. Und dann hat er mir halt aber eröffnet, dass er Lungenkrebs hat und... Stopp mal eben, ich muss mal fragen, ich verstehe das nicht richtig. Kanntest du deinen Bruder denn nicht? Doch. Weil er sagte, wir hatten jahrelang keinen Kontakt. Ach so, er hatte jahrelang keinen Kontakt. Nein. Und er fragte dich, kennst du mich noch, weil er so schlecht aussah? Weil er dachte, dadurch, dass wir uns so lange nicht gesehen haben, würde ich ihn vielleicht nicht wiedererkennen. Verstehe ich. Ich erkenne fast alle, wie er, denke ich, immer von aus, weil ich im Rollstuhl sitze. Mhm. Ne? Also er hatte, als du ihn getroffen hast, war schwer an Lungenkrebs erkrankt. Ja, genau. Ja. Das war also so gewesen, dass die Metastasen schon im Kopf waren. Mhm. Und das war im August, Anfang August. Und dann habe ich ihn gleich in der Woche nochmal besucht. In diesem Jahr. Da war er zu Chemo. Mhm. Und aber dann hat leider der Krebs gesiegt, sag ich mal. Er ist gestorben? Ja. Ja. Wann ist er gestorben? Er ist am 16. August gestorben. Ja. Darüber bin ich noch sehr, sehr traurig. Ja, das heißt, ihr habt euch wie viele Jahre vorher nicht gesehen, genau? Lass mich 8 bis 10 Jahre bestimmt. 18 Jahre? Ja, also 8 bis 10 Jahre. 8 bis 10 Jahre, ja. Mhm. Warum habt ihr euch denn so lange nicht gesehen? Meine Mutter hat ein bisschen immer dran schon, die hat so zwischen uns getrieben und hat immer gedacht, sie verpasst was, wenn wir untereinander Kontakt haben. Und sie hat das immer gar nicht gesehen, wenn wir Kontakt zueinander hatten. Aber wie komisch, ihr wart ja erwachsene Leute, da hättet ja, ihr das doch... Ja, klar, aber meine Familie ist unheimlich stur, ja. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn du dem Bruder nicht zufällig in der Klinik über den Weg gelaufen wärst... Dann hätte ich das, wenn überhaupt... Hättest du gar nichts mitbekommen. Wenn ich überhaupt erfahren hätte, in der Zeitung vielleicht mal gelesen, aber... Das ist ja ein Wink des Schicksals gewesen, dann, dass ihr euch getroffen habt. Absolut, ja. Absolut. Und das wollte ich dir auch unbedingt erzählen. Deshalb, du hattest ja letzte Woche oder vorletzte Woche auch das Thema Sterben und Friedhof. Auf dem Friedhof ist das Thema. Da hatte ich nämlich auch schon versucht, bei dir anzurufen. Mhm. Warst du denn dann auf der Beerdigung deines Bruders? Ja, eine Trauerfeier hat stattgefunden. Das war auch sehr emotional, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war schon von daher sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob ich Geschwister noch von mir treffe. Und das stimmt, aber, da kamen ja dann ganz viele aus der Verwandtschaft zusammen, mit denen du auch nicht so gut konntest. Ja, die einfach keinen Kontakt zu mir auch nicht wollten. Mhm. Aber es lief friedvoll ab, die Beisetzung. Ja, das wohl, aber es hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Was schön war, mein Bruder war zweimal verheiratet und da waren sogar der Sohn aus der ersten Ehe da. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Der stand auch vor mir und standen die Tränen in den Augen. Jetzt hast du mit deinem Bruder dann ja nur noch ein paar Wochen Kontakt gehabt, ne? Ja, habe ich. Ich hätte ihn auch gerne, wir hatten uns auch noch einmal verabredet, aber das dritte Mal ist leider nicht zustande gekommen, weil es ihm da schon so dreckig ging. Habt ihr euch denn dann noch so in dem Sinne aussprechen und versöhnen können? Doch, also das haben wir auf jeden Fall. Was ja schon sehr wichtig ist. Das finde ich auch total schön, dass wir das konnten. Also es war auch nicht so, dass wir böse aufeinander waren. Mein Bruder hat mir mal aus einer ganz schwierigen Situation rausgeholfen. Ja. Du musst wissen, ich liebe Tiere über alles. Mhm. Und da bin ich zu einer Freundin gezogen und die wollte aber nur mein Pflegegeld. Und da hat mein Bruder mich wieder rausgeholt. Also. Du hast gerade gesagt, dass du schwer MS erkrankt bist und eine Spastik hast. Das hört man, glaube ich, auch so am Sprechen, ne? Ja, dass es eine Auswirkung davon ist. Ja, richtig. Manchmal fällt es mir leichter zu sprechen, manchmal schwerer. Wahrscheinlich auch, wenn man ein bisschen aufgeregt ist. Ja, das dann, genau. Ja. Wie geht es dir zurzeit? Im Moment quäle ich mich mit sehr vielen Schmerzen. Das äußert sich dann auch, wenn die Schmerzen so heftig sind. Ich habe es nicht verstanden. Halt, ich habe es nicht verstanden. Ja? Du hast starke Schmerzen im Moment? Ich habe immer starke Schmerzen. Ja. Aber im Moment so doll, dass mir davon übel wird und ich anfange zu brechen. Und gestern habe ich erstmal wieder so einen Tag vollbracht und heute ansatzweise auch noch. Aber das weiß ich schon, das kenne ich auch von mir. Und ja. Dann nimmst du wahrscheinlich auch starke Medikamente. Ja, absolut, absolut. Ich krieg Morphium, weil ich sonst einfach nicht mit meinen Schmerzen klarkomme. Ja. Wie lange bist du schon so schwer erkrankt? Also ich bin 1959 geboren und da hat man schon festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber meine Eltern haben sich da auch nicht weiter drum gekümmert. Ach, das war von Geburt an schon so? Ich bin aber nicht so stark ausgeprägt. Ich konnte damals noch laufen. Das war richtig klasse. Verstehe. Also kann man sagen, natürlich sehr traurig, dass dein Bruder verstorben ist, aber irgendwie wiederum auch ein Glückswink, dass ihr euch noch begegnet seid und dass ihr noch ein paar Mal habt miteinander reden können. Genau, ich muss dir ganz ehrlich sagen, natürlich bin ich traurig, dass er nicht mehr da ist und dass ich ihn nicht mehr greifen kann sozusagen, weil er hat mich jetzt auch mal in den Arm genommen. Meine Mutter hat mir gesagt, viel schöner wäre es ohne dich. Und das habe ich jetzt zwar verziehen, aber das kann ich leider nicht vergessen. Das ist so. Also. Und mein Bruder, wenn der hat in Österreich und München gelebt und überall so. Aber wenn er da war, war er immer sehr lieb zu mir. Dann war es gut, ja. So. Liebe Yvonne, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du nicht zu sehr leiden musst und nicht zu starke Schmerzen hast. Ja. Und dass es dir vielleicht wieder ein bisschen besser geht. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja. Und freue mich, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Auch. Ich finde das zwar immer komisch, aber jetzt frage ich dich das selber, kann ich eine Autogramm? Ja, natürlich, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Super. Alles Gute, Yvonne. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Gerne, tschüss. Das sagen zwar alle, aber ich finde das toll, dass du die Sendung machst. Dankeschön, sehr nett von dir. Dankeschön. Alles Gute, auch tschüss. Dir, tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Maria. Maria ist 19. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Maria. Um was geht's bei dir, Maria? Ja, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich noch nie mit jemandem darüber geredet. Heute ist es das erste Mal. Ich habe einen Jungen kennengelernt vor 2 Wochen. Und dann habe ich nach dem Kennenlernen ihn nach 4 Tagen getroffen und bin mit ihm nach Hause gegangen. Und dann hat er halt Dinge gemacht, die ich nicht wollte. Was hat er denn gemacht? Ich wollte raus. Also ich wollte gar nicht dahin und dann wollte ich raus aus der Wohnung, weil er mich angefasst hat und danach... Das war seine Wohnung, war das? Ja, das war seine Wohnung. Wie alt ist er? 24. Ja. Und dann bist du mit in die Wohnung gegangen? Ja, ich dachte, er macht nichts und ich wusste es halt nicht und dann wollte ich gehen. Er hat die Tür abgeschlossen und hat mich nicht gehen lassen. Und dann hat er mich ausgezogen und weitergemacht. Und ich wollte nicht. Ich habe gesagt, er soll aufhören. Ich wollte es nicht. Und er hat immer weitergemacht. Mhm. Ja. Und dann habe ich geweint. Und er hat einfach nicht aufgehört. Und nachdem er fertig war, hat er mich angeschrien und gesagt, ja, wieso weinst du? Tu doch nicht so, als wäre es eine Vergewaltigung gewesen. Und dann habe ich nur geweint. Ich konnte nichts sagen. Mhm. Dann hat er mit Sachen rumgeschmissen in der Wohnung. Also es ist dann zum Geschlechtsverkehr gekommen. Ja. Er hat dich zu dem Geschlechtsverkehr gezwungen. Ja, er hat mich entjungfert. Bitte? Er hat mich entjungfert. Mhm. Ja. Hat er ein Kondom benutzt? Nein, hat er nicht. Und ich glaube, ich bin schwanger. Ja, wann war das genau jetzt? Du bist seit zwei Wochen, vor zwei Wochen hast du den kennengelernt. Und wann war dieser Vorfall? Vor 10 Tagen. Vor 10 Tagen. Und vor 6 Tagen jetzt meine Periode kriegen sollen. Als du dann, als es dann beendet war, hat er dich dann gehen lassen oder ging das da irgendwie noch weiter? Er hat mich angeschrien, ich habe nur geweint und danach meinte er, ich soll mich verpissen. Und dann bin ich einfach rausgegangen und bin einfach nur weggelaufen und wollte ihn nicht mehr sehen. Wo bist du hingelaufen? Da ist in einem Park und danach bin ich nach Hause gegangen. Mhm. Ja. Und davon hast du es niemandem erzählt bisher? Kein. Ich habe meinen Eltern nicht darüber reden. Die sind sehr streng katholisch. Mhm. Und wenn die wüssten, dass ich mich mit einem Mann getroffen habe, das geht gar nicht. Und sowas erst recht nicht. Mhm. Wobei dich ja da keine Schuld trifft, sondern der Mann hat etwas sehr Schlimmes mit dir gemacht. Aber dass ich mit hochgegangen bin, ist meine Schuld. Ja. Mhm. Aber du bist ja mit gutem, zunächst gutem Gefühl hochgegangen, weil du den ja ganz nett fandest. Ja. Und der war ja freundlich zu dir vorher. Ah ja. Mhm. Sicher, kann man im Nachhinein immer sagen, gut, man hätte nicht mit hochgehen sollen, aber das war ja nicht die erste Begegnung, wo du mit ihm in seine Wohnung gegangen bist. Leider war es die zweite Begegnung. Die wievielte? Die zweite. Mhm. Das ist ein Verbrechen, was da passiert ist. Der hat dich vergewaltigt. Ich traue mich nicht, zur Polizei zu gehen. Warum nicht? Vielleicht sehe ich ihn nochmal und das kann ich nicht ertragen. Oder es kommt raus. Meine Eltern bekommen das mit. Das geht nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Du hast ja sicher eine allerbeste Freundin oder so. Ja. Es gibt keinen wahren Freund auf dieser Welt. Oh, das ist aber ein harter Satz. Ja. Aber es gibt also niemanden in deinem Umgebung, auch keine Freunde, mit der du hättest wenig beraten können. Mhm. Bei uns in Kleinbremen, dass so, wenn man das einen erzählt, dann wissen das einfach alle. Mhm. Und ich kann das keinem anvertrauen. Mhm. Also, auf jeden Fall sollte etwas geschehen. Du solltest auf jeden Fall zum Frauenarzt gehen. Angst zu hören, dass ich schwanger bin. Ja, Marie, aber du kannst ja nicht davor weglaufen. Du musst ja erstmal Gewissheit haben, was los ist. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass du große Angst auch hast aushalten müssen in dieser Wohnung. Ja, auf jeden Fall. Der hat dich eingesperrt und der hat dich zu etwas gezwungen, was du überhaupt nicht wolltest. Nein. Also ein massiver Gewaltakt ist da passiert. Mhm. Hat er dir irgendwie gedroht, wenn du schreist oder wenn du dich wehrst, dass der... Nein, ich konnte nicht schreien. Ich war einfach unter Schock. Mhm. Ich habe keinen Ton aus mir gekriegt. Du hast ja nur geweint. Ja. Das hat ihn aber nicht sonderlich interessiert. Nee, er hat so getan, als hätte er es nicht gesehen und am Ende ist er ausgerastet. Mhm. Mhm. Aber man kann, auch wenn er es nicht gesehen hat, man kann es nicht überhören. Ich habe nicht leise geweint. Mhm. Ich hatte Schmerzen bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Also, alleine das ist schon ganz, ganz schlimm, wenn ein Mensch das hat ertragen müssen. Und wenn es dann nur noch zum Geschlechtsverkehr kommt, den du nicht wolltest, ist das ganz furchtbar für eine Seele, für eine Psyche. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wissen Sie, ob Abtreibung Geld kostet? In diesem Fall mit Sicherheit nicht. Also, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Jetzt wirst du erstmal mit meinem Psychologen sprechen. Ich habe hier einen guten Psychologen im Hintergrund. Danke, aber ich möchte nicht mehr. Ich will nur noch schlafen. Ich kann nicht mehr. Dann, Maria, würde ich dir, dürfen wir dir denn vielleicht noch eine Beratungsstelle gleich nennen, wo du dich hinwenden könntest, ganz anonym natürlich? Gerne. Ja, da müssten wir dich nochmal kurz zurückrufen gleich. Das würde ich dir sehr dringend empfehlen, dass du auf jeden Fall zu einer Beratungsstelle gehst. Okay. Da hast du es mit Menschen zu tun, die der Schweigepflicht unterliegen. Da brauchst du keine Sorge haben, da kannst du ganz offen sprechen. Und alles Weitere kann dann da weiter überlegt werden, was du tun solltest. Ich fände eine Anzeige gut, aber da darf dich niemand zu drängen. Es geht jetzt erstmal darum, dass du in gute Hände kommst und dass du gut beraten wirst. Okay, ja? Also, dann bitte ich dich jetzt mal aufzulegen und dann rufen wir dich kurz zurück und dann bekommst du diese Adresse an die Hand und dann würde ich dir wirklich sehr dringend, also ich rate dir sehr dringend, da sehr bald hinzugehen. Okay, danke. Ja? Okay, dann melden wir uns gleich nochmal, Maria. Okay. Alles Gute. Tschüss. Danke. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Gabi. Gabi ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Gabi. Ja, hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Gabi? Ja, ich habe Parkinson. Was hast du? Parkinson. Parkinson erkrankt, ja. Ja. Seit wann schon? Ja, seit 3 Jahren habe ich das eigentlich. Ja. Vor 2 Jahren haben sie das dann, die Ärzte dann mitgekriegt, dass ich das habe. Und ich habe da zu Hause noch einen Schwiegervater, den soll ich pflegen. Der ist so ein bisschen blind. Lass mich mal kurz. Jedenfalls, aber so richtig blind ist er eigentlich auch gar nicht. Lass mich mal kurz fragen, Gabi, bevor wir über den Schwiegervater sprechen. Wie hast du das bemerkt, dass irgendetwas nicht an dir stimmt oder mit dir stimmt? Das fing an, ich bin mal irgendwann mit meiner Freundin spazieren gegangen und da fiel mir was aus der Hand und da dachte ich, mit der Hand stimmt was nicht. Naja, dachte ich erst. Kann ja mal passieren, sowas, ne? Ja, eben. Und dann konnte ich auf einmal nicht mehr schreiben. Konnte nicht mehr schreiben und dann bin ich dann irgendwann zum Neurologen und der Neurologe, das hat dann auch eine Weile gedauert, erst haben sie gedacht, Schlaganfall und dann irgendwann hat sich rausgestellt, dass Parkinson, ja. Das ist ja ein, wenn man das dann erfährt, haut einen das wahrscheinlich auch sehr um, die Diagnose, oder? Ja, ganz schön sogar. Weil das ist ja eine Erkrankung, eine sehr schwere Erkrankung. Der letzte Papst war daran ja auch erkrankt. Ja. Ja. Ja. Und ja, habe ich es auch noch gar nicht so gesehen. Habe ich immer so gedacht, ach mein Gott, das ist die Papstkrankheit. Hat der Paul auch gehabt. Aber ja. Nein, dann habe ich irgendwann gemerkt, man merkt das ja selber dann auch, man zittert immer mehr. Ja, genau, das wollte ich jetzt fragen. Wie ist die Krankheit fortgeschritten? Wie geht es dir heute? Die Hand, die zittert eben ganz tolle, immer die rechte Hand, nicht immer, aber wenn ich aufgeregt bin, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mit Ihnen telefoniere, ja, da ist das eben ganz tolle. Ganz toll. Dass die Hand zittert und so. Bezieht sich das ausschließlich auf die Hand oder auch auf Beine? Ja, beim Laufen, es geht noch, aber ich merke so die letzte Zeit jetzt, dass es beim Laufen auch anfängt. Auch wackeliger zu werden. Ja. So, jetzt erzählen wir mal von dem Schwiegervater. Ja, ich soll den eigentlich pflegen, sagt meine Schwägerin so. Die ist der Meinung, ich muss den pflegen, weil ich wohne hier im Haus. Und das ist, wir wohnen hier in der Lausitz. Und da sagen sie so, wenn der Sohn das Haus erbt, dann muss er sich auch kümmern um den. Und ich bin eben hier als Schwiegertochter. Die Schwiegermutter lebt nicht mehr? Nee, die ist tot. Ja. Ja. Und der Schwiegervater ist wie alt? Der ist 90. 90 Jahre alt. 90, aber der läuft wie ein Wiesel. Dem geht es eigentlich ganz gut, der ist nicht krank direkt. Ja. Er erzählt immer schon seit Jahren, dass er blind ist, aber wenn ich ihm zum Beispiel die Tabletten reiche, ich gebe ihm die in die Hand und dann nimmt er die sofort. Also kann er nicht blind sein, wollte ich mal sagen. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Ja. Vielleicht ein bisschen sehbehindert, aber nicht blind. Genau. Und die Schwägerin, die ist immer, ich bin dann auch mal zu meiner Tochter gezogen für ein halbes Jahr, weil ich es da einfach nicht mehr ausgehalten habe durch meine Krankheit und dann der Stress dann mit der Schwägerin, weil die mal sagt, ich muss mich um den Vater kümmern und ich habe wirklich oft mit mir zu tun. Wohnt die Schwägerin eigentlich bei euch im Ort oder Dorf? Die wohnt bei uns im Ort, die wohnt schräg rüber. Ja, und die macht dir Druck, dass du dich unbedingt um den alten Mann kümmern sollst, obwohl du auch schwer krank bist. Ja. Und sie kann nicht mal rüberkommen, mal ein bisschen helfen, mit der Begründung, weil ihr das Haus bekommen habt. Ja, sie kommt ja immer. Sie kommt schon, aber sie kommt immer nur, um Kontrolle zu machen. Mhm. Was musst du denn für den alten Mann machen, wenn du sagst, er ist eigentlich noch ganz fit? Ja, ja. Früher sollte ich frühstücken, mache ich jetzt nicht mehr. Da kommt jetzt kommt jetzt jemand früh, um das Frühstück zu machen. Ja. Aber ich mache ihm seinen Mittag und ich mache ihm sein Abendbrot. Und ja. Musst du auch putzen in der Wohnung bei ihm? Ja, putzen muss ich auch. Wäsche machen, das ganze Programm. Wäsche nicht alles, nur ein bisschen. Mhm. Da macht die Schwägerin auch etwas. So, das heißt ja, je älter du wirst, desto wahrscheinlich wird deine Erkrankung ja auch weiter fortschreiten. Ja. Das merkst du da? Merkst du das eigentlich, dass es schon immer so? Ich merke das schon. Mhm. Das heißt, das wird immer schwieriger für dich, neben deinem Haushalt auch noch den alten Mann zu betreuen. Ja. Was sagt denn dein Mann zu der Situation? Ja, so richtig sagt er auch nicht. Also ist der nicht klar auf deiner Seite? Ja, ich weiß nicht. Das verstehe ich manchmal nicht so. Er sagt zwar immer, er wird mal mit der Schwägerin reden oder wird mal mit dem Vater reden, aber der ist nur am Wochenende da, weil er auf Montage ist. Achso, der ist gar nicht so oft da zum Reden und lässt. Ja. Nochmal eine Frage zu dem alten Mann. Der ist geistig noch auch ganz fit. Der ist geistig total fit. Ja. Ist er denn nett zu dir oder auch eher nicht so? Ja, das ist es ja. Zeitweise ist er überhaupt nicht nett zu mir. Mhm. Der kann zeitweise auch ganz schön aggressiv sein. Und wenn ich das meiner Schwägerin sage, dann sagt die zu mir, das stimmt nicht. Aber der hat zum Beispiel auch bei sich, bei sich unten in der Küche hat er so einen Kachelofen, wie es früher so war. Mhm. Und da hat er unten einen Kohlenhaken drin. Mhm. Und da habe ich mal zu meiner Schwägerin gesagt, warum ist denn da ein Kohlenhaken drin? Und dann sagt sie zu mir, naja, der Vati hat manchmal Angst. Aber wenn der mal wirklich früh mal durchknallt und ich komme da mal unten rein, dann habe ich da oben schon ein bisschen Angst. Dass er den Kohlehaken da rausholt und dann mal auf dich ansetzt. Ja, weil zeitweise ist auf mich gar nicht gut zu sprechen. Das macht das Ganze ja noch schwerer. Wenn das ein ganz netter alter Herr wäre, wäre es ja noch einfacher. Ja. Aber das Hauptproblem ist, glaube ich, die Schwägerin, ne? Die macht dir Druck. Die macht mir Druck, ja. Mhm. Ja. Und der Schwager? Also der Mann von der Frau. Also der Mann dann, genau, der Mann von der Schwägerin. Der macht zwar manchmal dumme Sprüche, aber im Großen und Ganzen geht das schon. Mhm. Ja, aber das geht ja nicht so weiter, Gabi. Nein. Letztendlich muss ja jeder gesunde Mensch mit gesundem Menschenverstand muss ja sehen, dass du als zunehmend auch schwer kranke Frau das nicht alles schaffen kannst. Nee. Und das sagt ja meine Freundin auch zu mir. Ich habe da eine Freundin, mit der verstehe ich mich ganz gut und die sagt ja auch zu mir, du musst einfach der klipp und klar das sagen. Finde ich auch. Habe ich ja schon, aber das versteht die nie so. Und immer wieder kommt das wieder so. Mhm. Also die Schwägerin ist die Tochter von diesem alten Mann. Ja. Ja. Und die Schwägerin und dein Mann sind Geschwister. Ja. Dann habe ich es richtig verstanden, ja. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn dich das jetzt so sehr belastet und du merkst, dass du da an die Grenzen kommst, musst du da noch härter auftreten und auch mal deinen Mann richtig mit ins Boot nehmen, dass er auch mal Mund aufmacht. Ja. Ich meine, wenn die Schwägerin ist noch fit und gesund. Ja, ja. Ja, dann ist es doch wohl ganz normal, die normalste Sache der Welt, dass sie dann sich mehr um den Vater kümmert, wo sie auch noch gegenüber wohnt, als dass es dir zugemutet wird als schwer kranke Frau. Ja, sie sagt ja immer zu mir, sie geht ja arbeiten, ich bin ja zu Hause. Mhm. Die versteht das gar nicht so. Mhm. Gut, du bist zu Hause, aber du bist eben auch schwer krank. Ja. Oder dann muss eine andere Lösung her, dass jemand vom Pflegedienst kommt, dass ihr das zusammen organisiert. Ja. also irgendeine Lösung wird es geben, auch eine für alle verträgliche Lösung. Aber du musst auch deinen Mann mit ins Boot holen, dass der auch Verantwortung trägt. Das kannst du ja nicht alles allein da machen. Das ist ja für dich auch seelisch belastend bestimmt. Irgendwie schon, ja. Das glaube ich schon, ja. Der alte Mann ist aggressiv gegen dich, dann macht die Schwägerin Druck und dein Mann lässt dich da irgendwie so hängen. Ja. Was sagt deine Tochter? Ja, meine Tochter, die wollte ja eigentlich gar nicht, dass ich wieder hier zurückziehe. Ich war ja bei ihr gewesen. Da war ich auch viel ruhiger gewesen. Ich habe das gemerkt. Es war da ganz anders da. Da war ich ruhiger. Aber wer hat sich denn in der Zeit dann um den alten Mann gekümmert? Ja, da hat sich die Schülerin gekümmert. Ja. Ist denn eure Ehe auch nicht mehr so sehr in Ordnung? Ja, deswegen, ja, eigentlich schon. Aber ich bin ja deswegen bin ich ja zurück, weil meinen Mann liebe ich ja, aber den Rest hier nicht. Weißt du, Gabi, wenn alle Stricke reißen und deine Tochter sieht das ja offensichtlich auch sehr besorgt, das Ganze, dann gehst du halt immer wieder mal für ein paar Wochen zu deiner Tochter, damit die das kapieren, dass es einfach nicht anders geht. Ja. Das ist ja kein böser Wille dann von deiner Seite aus, sondern das ist eine Notwehr quasi, eine Notsituation. Aber meine Schwiegerin hat ja gesagt, wenn ich nochmal weggehe, dann brauche ich nicht mehr wiederkommen. Ja, aber sie kann dir doch nicht dein eigenes Haus verbieten. Mein Haus, das Haus vom Schwiegervater. Ja gut, aber ihr wohnt ja da und sie kann ja nicht verbieten, dass du in das Haus kommst, wo ihr eure Wohnung habt. Nee, eigentlich nicht. Also, da würde ich mich, also nochmal gesagt, da würde ich mich von dieser Schwägerin wirklich nicht unter Druck setzen lassen. Nee. Und poch auf deine Rechte und sag mal deinem Mann, er soll da auch endlich mal ein bisschen auf den Tisch hauen. Mach ich auch. Ja, das musst du machen. Ich bin ja eigentlich auch stark. Ja. Nicht sein. Ja. Ja. So, liebe Gabi, das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Ja, alles klar. Darüber hinaus wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen, dass diese Krankheit nur möglichst gar nicht weiter fortschreitet und wenn dann nur sehr langsam. Ja. Und dass es dir wieder ein bisschen besser geht demnächst. Das denke ich auch immer so. Ich kämpfe ja. Ja. Und das wird schon gehen. Ja. Und ich bedanke mich. Von Herzen alles Gute, liebe Gabi. Ja. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Matthias. Der ist 44. Guten Morgen, Matthias. Schönen guten Morgen. Matthias, um was geht's? Jürgen, du hattest gestern so ein schönes Thema. Ja. Und da hatten wir keine Zeit mehr drüber zu reden, weil zu viele Leute da waren. Ich fahre seit fast 25 Jahren Prostituierte und wie du fährst? Alles, was mit dem Bordell zu tun hat, das fahre ich sozusagen. Erledige also Fahrdienste. Ja, was heißt das konkret? Du fährst Prostituierte. Wohin fährst du? Das heißt also, manche Prostituierte haben noch machen Hausbesuche, so wie einige das gestern auch bei dir gesagt haben. Ja. Und haben aber kein eigenes Fahrzeug und arbeiten in einem Bordell und nehmen trotzdem Hausbesuche an. Und die müssen dann ja auch gefahren werden. Ach so, verstehe. So, die können natürlich auch mit dem Taxi fahren. Ja. Aber es gibt ja Situationen, wo die sagen, nee, das ist mir ein bisschen zu heikel in der heutigen Zeit. Das ist ja alles ein bisschen anders geworden. Ich mache das ja jetzt schon 25 Jahre. Ja. Früher war das vielleicht noch ein bisschen anders. Heute ist es ein bisschen härter geworden. Ja. Und ich fahre sie dann hin und warte dann. Ach so. Sozusagen unten als zusätzliche Sicherheit. Das heißt, die Mädels wissen, wenn irgendwas ist, da unten stehst du. Richtig. Und wenn es zu lange dauert und die kommen nicht raus, kannst du aktiv werden, was immer. So ist es. Gab so es schon es. Mal die Situation, dass eine Frau nicht kam? Ist schon vorgekommen. Was machst du denn dann? Ich stehe dann oben sofort vor der Tür. Mhm. Bei dem, wo ja viele vielleicht auch nicht mit rechnen, dass unten dann noch jemand da ist. Weil wahrscheinlich nicht, ja. Es gehen ganz viele davon aus, dass sie eben halt mit einem Taxi oder mit irgendeinem Bringdienst kommen und dass dann eben halt keiner da ist. Nun stehst du oben vor der Tür und stehst aber vor einer verschlossenen Tür. Wie ging es dann weiter? Die Tür wurde aufgemacht. Also ich muss dazu sagen, sie wurde gebucht von einem Mann. Meistens ist ja einer am Telefon. Mhm. So, und das wird natürlich auch erzählt, wenn man auf dem Weg dahin ist, welche Situation erwartet einen in dem Moment. Mhm. Und er sagt, ja, der hat angerufen, der hat mich gebucht, meinethalb eine Stunde, sag ich mal, oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden. Mhm. Und jetzt waren aber nicht oben in der Wohnung, was man ja von außen nicht sehen kann, nicht nur einer, sondern es waren vier Personen oben, also vier Männer oben in der Wohnung. Das ist für dich dann ja auch schwierig. das ist für mich dann eine Situation, die kann ich dann in dem Moment ja noch nicht wissen, weil es geht dann immer so ab, sie geht weg, sie geht oben an der Wohnungstür und meldet sich dann kurz und sagt, ist alles okay. War so. Dieser Fall, wo es um die vier geht, war das der Fall, wo sie nicht runterkam rechtzeitig? Richtig, ja. Genau. So, das dann gehst du hoch und klingelst und die geht die Tür auf und dann? Dann geht die Tür auf und dann standen sozusagen oben an der Tür zwei Leute, weil die ja jetzt nicht wussten, wer klingelt. Ja. Ne? Die hatten da ja nicht mit gerechnet. Zwei Männer. Mhm. So. Und ich sag, ja, ich möchte jetzt bitte die Frau abholen. Mhm. Die war natürlich total überrascht und wollten gleich die Tür wieder zumachen. Mhm. Und in dem Moment stehe ich dann schon in der Tür drinne, weil ich bin jetzt auch nicht so ein kleiner Mann oder ein schmächtiger Mann. Gehe ich von aus, also nicht gerade zierlich. Das heißt also, das Überraschungsmoment muss ich dann in dem Moment auf meiner Seite dann nutzen. Ja. Wenn ich merke, aha, die sind überrascht, weil die nicht damit gerechnet haben, dann stehe ich auch schon in der Wohnung. Mhm. Und dann? Und jetzt hatte ich natürlich auch einen großen Vorteil, weil die hatten schon ziemlich Alkohol-Intus, dass die also nicht mehr so gut beieinander waren. Mhm. Dann hat man zumindest die zwei schon unter Kontrolle. Mhm. Aber die hatten sie tatsächlich in der Wohnung festgesetzt. Also hat auch keine Möglichkeit gehabt, an ihr Handy zu kommen und gar nicht. Also was heißt festgesetzt? Gefesselt oder was? Die hatte einen Knebel schon um und die waren gerade dabei, sozusagen sie zu bearbeiten. Ach du lieber Himmel, die arme Frau. Aber das ist da nicht zugekommen. Ja, also, aber dann gehst du rein. Gut, das waren zwei Männer, die waren schon mal mehr oder weniger betrunken. Da waren aber noch zwei. Und dann hast du es geschafft, auch wenn die betrunken waren, dich gegen diese vier Männer durchzusetzen und die Frau da zu befreien? Ja. Mhm. Ich gehe natürlich nicht ohne was hoch. Ich sage immer mein kleines Migränestäbchen mit dabei, also ein kleines Baseballschläger. Mhm. Den nehme ich aber grundsätzlich mit, weil irgendwo, du willst diese Situation ja nie haben. Aber wenn sie denn mal da ist, dann muss man sich auch irgendwo selber schützen. Gab es denn dann dennoch eine Auseinandersetzung? Haben die sich gewehrt oder? Dann nicht mehr. Weil die waren alle irgendwie total überrascht, dass er jetzt tatsächlich einer ist. Mhm. Und damit konnten sie ja nicht rechnen. Dann ist die Frau regelrecht in eine Falle getappt. Die ist in eine Falle getappt, ja. Wie ging es denn der Frau danach dann? Zum Glück ist es da noch zu keinem irgendwelchen Sachen gekommen. Mhm. Die Frau wurde dann, die habe ich dann auch erstmal unten ins Auto zurückverfrachtet und habe dann natürlich auch auf Nachfrage dann die Polizei kontaktiert, dass sowas gelaufen ist. Mhm. Die Polizei ist dann auch ziemlich schnell gekommen und die Situation wurde dann geklärt. Sie hat dann auf eine Anzeige verzichtet, weil es eben halt nicht zum Äußersten gekommen war. Aber es war schon eine haarige Situation, eine von den haarigen Situationen. Du sagst, du machst das 25 Jahre schon. Ja. Gab es denn oft so heikle Situationen oder geht's in der Regel glatt? Jein. Ja, in der Regel wird es glatt gehen wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Ja. Richtig. Also der überwiegende Teil. Mhm. Zumindest früher ging es glatter. Heute sind dann schon mal holprige Sachen dabei. Also das, ich gehe mal davon aus, dass auch viel mit Drogenkonsum damit reinspielt. Gab es denn schon mal eine Situation, wo du auch wirklich, du scheinst ja mit allen Wassern gewaschen zu sein, aber dennoch, wo du Angst um Leib und Leben hattest? Um dein Leib und Leben? Sag ich toi toi toi nein. Mhm. Zum Glück noch nicht. Es ist also noch nie zum Äußersten gekommen. Ja. So weit sind die dann noch nicht vorbereitet. Ja. Also dieses Fahren, dieser Fahrdienst, das ist dein Hauptjob? Nein. Nein? Nein. Das mache ich nebenbei. Ich fahre seit 20 Jahren LKW. Ach so. Bin dann am Wochenende und an freien Tagen mache ich sowas nebenbei. Ja. Das ist ja kurios. Und das seit 25 Jahren? Seit 25 Jahren. Angefangen bin ich mal in Hamburg als junger Kerl. Da bin ich gefahren für einen Bordellbesitzer, der war aus Bremen und der hatte keinen Führerschein. Den hatte er abgeben müssen. Mhm. Habe ich dann mal gefahren, immer nach Hamburg. Da hat man sich wirklich gefühlt wie ein König. Also situationsbedingt, sage ich mal, große Autos waren in dem Bereich schon immer maßgebend und dann wurde dann in Bremen gefragt, welches Auto nehmen wir heute, um nach Hamburg zu fahren. Und dann hat man sich da reingesetzt und in Hamburg mitten auf der Reeperbahn hat man dann eben halt immer in der zweiten Reihe geparkt. Da hat sich auch keine Polizei drum gekümmert, weil dieses Auto bekannt war. Und dann konnte man da parken und stehen, ohne dass da jemand was gesagt hat. Also es war schon irgendwo interessant. Und jetzt, aber in dem Club, in dem du jetzt arbeitest, für den du jetzt arbeitest, was fährst du da für ein Auto? Da nehme ich meinen Privat-Pkw. Ach so, also ganz, ja, ganz normal. Ganz normal weg und neutral. Ja. Und, sag mal, dann hast du ja sehr, sehr, sehr viele Gespräche wahrscheinlich während dieser Fahrten mit den Frauen und mit den Mädels schon geführt. Aber mit Sicherheit, ja. Das heißt, du kennst die Seele von Prostituierten wirklich in- und auswendig, kann man vielleicht sogar sagen. Kann man sagen, ja, kann man so sagen. Was ist denn dein Resümee? Wir hatten gestern beispielsweise eine Frau am Anfang, die war ganz Feuer und Flamme und die hat das in den schönsten Farben gemalt, worüber ich so ein bisschen skeptisch war. Ist das Hab ich mitgekriegt, ja. Ja, ist das so, dass die meisten das gut hinkriegen und wegstecken oder haben die meisten Frauen doch letztendlich doch schon Probleme mit dieser Arbeit? Das ist das, was mir zum Teil sehr stark aufgefallen ist. Wenn ich das vor gut 20 Jahren nehme, sage ich mal so 15, 20 Jahre, da bin ich überwiegend mit deutschen Frauen gefahren. Mhm. Dass deutsche Frauen gearbeitet haben, ob in Hamburg oder in Nürnberg, wo ich schon gearbeitet habe. Es waren überwiegend deutsche Frauen, die gefahren sind. Das waren zum Teil Frauen, die das nebenbei gemacht haben, die keine andere Möglichkeit gehabt haben, einen anderen Job zu finden, vielleicht auch nicht wollten. Viele haben das immer ein bisschen spaßig auch gesehen, dass sie gesagt haben, nee, also hier kann ich mehr Geld verdienen als irgendwo anders. Und wenn ich schon mit jemandem in die Kiste hüpfe, dann lasse ich mich dafür bezahlen. Und wie ist die Situation heute? Die Situation heute ist, überwiegend werden mit ausländischen Frauen sind sehr, sehr, sehr stark, die natürlich auch im Endeffekt nur das eine im Kopf haben, auch Geld zu verdienen letztendlich. Aber es hat sich doch extrem stark in die EU-Länder verlagert. Würdest du sagen, das war meine Frage gerade gewesen, würdest du sagen, dass die Frauen eigentlich mehr unter dem Job leiden, als denn damit viele sich engagiert haben? Viele. Es sind viele dabei, die machen es vielleicht gerne, aber es sind auch viele dabei, die machen es aus, ich würde sagen, aus der Not heraus, einfach Geld verdienen zu müssen, weil sie hier, ich nehme jetzt einfach mal ein Land, Bulgarien, Rumänien zum Beispiel, hier gar kein, aufgrund ihrer relativ geringen Deutschkenntnisse, die sich natürlich, je länger es dauert, je länger die Zeit dauert, die sie hier in Deutschland sind, natürlich verbessern. Ja. Aber sie würden hier auf normalen Wege, auf einem normalen Job, auf einem normalen Gelände gar keinen Job bekommen. Sind die meisten Frauen drogenabhängig? Nein. Ich würde es relativieren. Drogenabhängig, wenn du in einem Bordell arbeitest, es kommt natürlich vor, dass Frauen da auch Drogen konsumieren. Bezogen auf die Gäste, die zum Teil da sind, sich auch nur mit solchen Frauen einlassen, weil die zum Teil dann Drogen mitbringen und das dann eben halt so wollen. Es gibt Frauen, die machen das. Es gibt aber auch ganz rigorose, die sagen, nein, da gehe ich nicht mit dem Gast, weil ich mache das nicht. Hast du dich auch schon mal mit einer Prostituierten eingelassen? Hast du schon mal Sex mit einer Prostituierten gehabt? Quasi die du gefahren hast? Ja, habe ich. Oft? Das ist also die zwischenmenschliche Beziehungen tauchen da schon auf. Aber das war dann, sage ich mal, eine private Verbindung. Eine private Verbindung. Ah ja. So viel Freizeit hast du ja dann, du weißt Gott nicht. Wenn du in der Woche LKW fährst und am Wochenende das machst, hast du ja gar keine Freizeit mehr. Nee, es ist relativ wenig, ja. Aber geht das bei dir mit Privatleben? Hast du eine Familie heute? Ich bin verheiratet, ja. Ja. Aber und deine Frau weiß, was du nebenbei meine, noch machst. Meine Frau weiß das. Natürlich sind jetzt solche Ausritte mit, Prostituierten sich einlassen in dem Moment. Ich bin jetzt seit 2 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ein Jahr sind wir verheiratet. Das geht natürlich nicht. Bei mir ist es dann natürlich jetzt reinweg auf die finanzielle Basis berufen. Ja. Jetzt kann ich mich natürlich nicht, da lasse ich mich dann nicht mehr drauf ein. Also irgendwo ein Gewissen muss ja auch haben. Natürlich. Das geht nicht. Aber du musst auch ein bisschen Zeit für deine Frau haben. Wenn du so viel arbeitest, bleibt da ja wirklich nicht viel übrig. Das stimmt, aber wir sind auch weit auseinander. Das heißt, meine Frau lebt in Österreich, ich lebe hier in Deutschland. Ja. Damals. Aber was seht ihr euch denn dann? Wir versuchen, dass wir es immer einmal im Monat hinkriegen. Ah ja. Nein, ich weiß ja, dass es für Lkw-Fahrer wirklich sehr schwer ist, Frau und Familie so hinzukriegen. Ja. Das ist einfach eine schwierige Sache. Exemption, ja. Matthias, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt, dass Menschen das so professionell machen und die Prostituierten fahren, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, gibt es. Ja. Danke dir für den Anruf, alles Gute. Danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Und hier um 1.49 Uhr ist die Uschi. Uschi ist 60. Guten Morgen, Uschi. Hallo, Uschi. Ja, hallo. Hallo. Ja, Uschi, um was geht's denn? Ja, um was geht's? Das ist ganz, ganz frisch. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Sag mal einfach, plapper mal einfach drauf zu. Ja, pass mal auf. Ich habe auch deine Sendung gesehen und wenn es meine Zeit erlaubt hat oder so. Ich bin, was heißt eigentlich, alleinlebend oder getrennt oder egal, lassen wir es mal dahingestellt. Mhm. Schon lange? Ja, ich habe eigentlich eine Beziehung seit 11 Jahren. Ja. Und heute Abend so gegen 19 Uhr ging das Telefon. Ja. Oder Handy und dann bist du die Uschi. Und ja, hör mal, ich bin die so und so, kann ich jetzt nicht. Ja, ja, was soll. Und hör mal, kennst du den und den und ja, und ja, hör mal, habt ihr eine Beziehung und sowas? Ja, natürlich habe ich eine Beziehung, seit 11 Jahren. Ja, ich seit 5 Jahren. Ich sag, wie bitte? Ach. Und also die Frau, die dich angerufen hat, hat seit 5 Jahren eine Beziehung mit deinem Freund, mit dem du 11 Jahre eine Beziehung hast. Ja. Ach du Liebe. Wie hat die dich denn ausfindig gemacht und deine Telefonnummer aus? Ich arbeite sehr viel. Ich bin alleinerziehend. Ein Sohn, der studiert, jetzt im Examen ist der noch bei mir. Und, der wohnt auch noch bei dir? Ja. Ja. Hm. Und muss halt sehr viel arbeiten. Hm. Und gab es halt so Zeiten, wo man, ich habe eine Arbeitsstelle oder egal wie, wo ich auch abends noch mal hin muss. Und es gab eben Zeiten, ja, wo man das alles nicht so vereinbaren konnte. Nee, meine meiner Frage, oder seiner und die hat er aus. Da weiß ich nicht. Ja, du weißt nicht, und, ne, meine Frage war gewesen, wie die Frau deine Telefonnummer rausgekriegt hat. Sie hat das, sie hatte gestern Abend, konnte ich nicht, oder konnten wir uns nicht treffen. Und er hat sich auch entschuldigt. Mhm. Er hat gesagt, er hat eine Fortbildung. Mhm. Und dann ist er zu ihr gefahren und er die Dusche. Und ich weiß nicht, ob etwas suspekt war oder ich kann es jetzt im Moment nicht sagen. Jedenfalls hat sie das Handy kontrolliert und Handy. Meine ich Nummer gesehen, wo ich gesagt habe, dass ich also ein schönes Party vorbereitet habe. Und das hat sie gesehen. Mensch, Uschi, das muss dir doch wirklich den Boden unter den Füßen weggehauen haben heute Abend. Hast du ihn sofort angerufen? Wir haben ganz kurz zusammen gesprochen. Ja, was sagt er? Und er hat zu mir gesagt, nur ich, aber ich weiß es nicht. Achso, er hat es abgestritten. Abgestritten, nicht direkt. Er hat gesagt, schon, es hätte Zeiten gegeben, wo ich nicht so da gewesen bin für ihn, wie er sich das gewünscht hat. Aha, und dann hat er sich eine andere gesucht, aber mittlerweile ist das wieder rückgängig oder zurückgefahren. Nein, so kann man das auch nicht sagen. Nichts mit dem Sexuellen, sondern nicht auf sexueller Basis oder so, ja? Hm. Sondern, dass ich gefühlsmäßig oder egal wie nicht so ihm angetan gewesen bin oder was weiß ich. Na, wie auch immer. Irgendwie versucht er sich rauszureden, so hört sich das an. Richtig, irgendwo schon. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, weißt du, ich habe ich bin immer noch verheiratet. Lassen wir, das ist finanzielle Frage, ne? Mhm. Ich habe auch gesagt, einen Menschen lieben tut man doch auch mit Fehlern. Mhm, natürlich. Er kann doch nicht sich das eine da holen, natürlich. Auch wenn ich vielleicht von arbeitsmäßig oder so vielleicht nicht natürlich. So ins natürlich. Aber die Frau hat ganz klar gesagt, dass das seit 5 Jahren zwischen den beiden läuft. Richtig. Und boah, das ist das heftig. Wie fühlst du dich denn? Wie fühlst fünfmal hätte ich habe auch gesagt, fünfmal hätte ich dir verziehen, keine 5 Jahre. Ja, genau. Wie fühlst du dich denn jetzt im Moment? Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Willst du dich denn mit dieser Frau nochmal treffen? Sie möchte das. Ja, würde ich an deiner Stelle machen. Mach, je mehr Informationen du kriegst, desto... Ja, aber was nützt mir das? Das hilft dir vielleicht, dich von dem zu lösen. Und im Gespräch mit ihm hilft es dir, ganz einfach zu argumentieren, wenn du einfach ganz viel weißt von der Frau, was da abgegangen ist. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, hilft es mir wirklich, sie hat mir auch Details gesagt, dass er zum Beispiel sexuell in letzter Zeit nicht mehr so, ne? Mhm. Sie ist scheinbar, er ist so auf altersmäßig, sie ist 50, er auch. Er wird jetzt morgen, er hat morgen Geburtstag oder hat jetzt Geburtstag gehabt. Welche Details hat sie dir denn erzählt? Ja, richtig, richtig, richtig, richtig. Und ich bin halt 60 oder werde 61, bin zwar ja noch super drauf und auch nicht, nicht unattraktiv oder so. Mhm. Sie ist was das betrifft, hat er mir auch gesagt, lange nicht so attraktiv wie ich bin. Und ich muss mal fragen. Das verstehe ich alles nicht. Ja, also was für Details hat sie dir denn erzählt? Ja, wie es sexuell zum Beispiel abläuft. Ach so, sie hat zum Beispiel gesagt, er ist gestern von der Arbeit gekommen. Der hat, er sagt zum Beispiel, Mittwoch zu mir hat Fortbildung, was ja absolut nicht gestimmt hat. Das heißt, er hat keine Fortbildung, sondern ist zu seiner anderen Frau gegangen und hatte da Sex mit der Frau. Ja, ja. Das ist bitter und tut weh. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, ob dir das jetzt schon reicht an Informationen oder ob du dir das nochmal antust, wenn du dich mit ihr triffst. Das tut dir ja auch weh, was du da erfährst. Andererseits finde ich, je mehr Aufhellung in die Sache kommt, wenn es auch sehr bitter für dich ist, schaffst du den Absprung von diesem Mann. Sonst lullt der dich irgendwie wieder ein in irgendwelche Lügensachen. Das, was er da getan hat, ist unverzeihlich. Eigentlich musst du dich von dem trennen. Oder? Ja, er hat mich auf Deutsch gesagt. Ja, genau, das möchte ich jetzt nicht aussprechen. Ja. Von hinten und von vorne, von allen Seiten. Ja, aber wirklich. Und, ganz gemein ist das, ganz gemein und ganz, ganz widerlich. Der hat dir immer vorgegaukelt, dass du bist seine einzige Freundin. Und was habe ich alles im Leben gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich verdient damit? Was habe ich? Und 11 Jahre sind so eine lange Zeit. Natürlich, ich habe mich getrennt. Es war meine Ehe. Ich bin 69 geheiratet. Ich habe das Studium meiner Kinder aufgebaut. Ich habe mich verausgabt. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Das verstehe ich. Ich bin aber so beschissen auf Deutsch. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Wenn man so gelebt hat, wie du es gerade beschrieben hast, und wenn man dann jetzt so einen Schlag vom Schicksal ins Gesicht bekommt, das heißt von den... Ich habe gedacht, ich hätte das Leben wieder gefunden. Nein. Mhm. Ich glaube, es gibt es nicht. Es gibt es einfach im Leben nicht. Da kommt jemand rein? Ja, meine Freundin. Das ist die einzige, die kenne ich 26 Jahre, mit der kann ich auch sprechen. Entschuldigung, aber also, das geht dir jetzt alles in den Sender. Ja, ja. Also ich habe eine Freundin ist gerade reingekommen. Ja. Ja. Die ist bei dir. Ja, die ist aber und, die hat alles mitbekommen. Ja und die weiß auch Bescheid. Das heißt, du bist jetzt erstmal in guten Händen aufgehoben? Ach, weiß ich nicht. Ja. Dürfen wir dich denn gleich nochmal anrufen, Uschi, weil meine Sendung gleich vorbei ist? Ja. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja, dann leg doch mal bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir, okay? Okay, danke. Ja, Uschi, tschüss. Bis gleich, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Malte Imels. Und morgen am Freitag sind wir natürlich auch wieder da. Und morgen am Freitag, wie immer freitags, auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen immer ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder ihr mailt uns rund um die Uhr domian@wdr.de und immer wieder die Bitte von meiner Seite aus, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben, denn es kommt immer wieder vor, dass die Telefonnummer nicht drinstehen und dann können wir leider nicht reagieren oder es verzögert sich alles sehr, sehr unglücklich, die ganze Sache. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage bis morgen 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.